Zum 70. Gründungstag der Tiermedizinischen Station gab es am 9. und 10. Mai im großen Studienpalast des Volkes in Pyongyang den Nationalen Wissenschaftlich-Technischen Kongress im Tiermedizinbereich. An diesem Kongress, der vom Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltet wurde, beteiligten sich die Wissenschaftler, Techniker und Mitarbeiter im Tiermedizinbereich des ganzen Landes. Es wurden über 240 Erfolge und Erfahrungen bei der Erfindung der Methoden der wissenschaftlich-technischen Entwicklung der tiermedizinischen Arbeit, der Diagnose der Tierkrankheiten, der Produktion der Medikamente zur Vorbeugung gegen epidemische Stomatitis und den weiteren vorgestellt. Auf der Abschlussfeier wurden den Teilnehmern, die ausgezeichnete Dissertationen veröffentlichten, die Zertifikate verliehen und gab es die Preisverleihung.